ringsum, die Fackeln sind entfacht. Ein Flammenmeer erhellt die Nacht, die Heimat ist erwacht. Ein Ruf fängt laut hervor, schräg mahnend an das Tor. Empor, mein Volk, empor, wir haben noch vieles vor. Die Nacht neigt sich dem Ende und unsere Flamme führt zu lang ersehnten Wänden, zum Schüren, Genossen, schürt. Das Feuer, es soll lodern, ein gleichen heller Brand. Das Vaterland muss leben, heil ihr, mein deutsches Land. Strahlend grüner Fluss, aus feurig hellem Schein. Die Toten mitten unserer Reihen, wir wollen nie treu sein. Empor, mein Volk, empor, dir steht so vieles bevor. Unsere Losung, das Gebot, die Standarte blutig rot. Die Nacht neigt sich dem Ende und unsere Flamme führt zu lang ersehnten Wänden, zum Volksgenossen schürt. Das Feuer, es soll lodern, ein gleichen heller Brand. Das Vaterland muss leben, heil ihr, mein deutsches Land. Ihr wisst, wir haben nie die Masse angebetet, immer nur die Persönlichkeit. Ihr könnt es bezeugen, wir haben nie den Wünschen der Gefolgschaft geschmeichelt, sondern immer nur und stets Pflichten gefordert und Opfer auf eure Schultern gelegt. Wir meinten, dass man ein Volk nur dann aus grenzenloser Sklaverei retten kann, wenn man selbst die Sklaverei in sich überwindet, die Wege bereit macht zu jener inneren Freiheit, die Vorbedingung ist zur äußeren. Ihr sollt es Finger dessen sein, das Amt uns zu Boden drückt. Und bis zum Morgengrauen wollen wir die Fackel führen. Also vorwärts, Kameraden, lasst uns das Feuer schüren. Ein Funke schlägt zur Flamme, die Flamme wächst und brennt. Helle leuchten soll das deutsche Vaterland. Und hängt am Ende auf der Strick und liegt er schon um das Genick. Dann sei es wie es eben sei, im Herzen waren wir immer frei. Kein Zaudern und kein Klagen, die Bewegung ist im Recht. Wir waren niemals am Verzagen und spielten niemals Knecht. Die Nacht neigt sich dem Ende und unsere Flamme führt zu lang ersehnten Wänden, zum Schüren, Genossen, schürt. Das Feuer, es soll lodern, ein gleichen heller Brand. Das Vaterland muss leben, heil Deutschland!